Es gibt eine Seebestattung, denn ich finde Trauerfeiern meistens schrecklich. Ich glaube nicht daran, dass es ein Wiedersehen gibt und ich meinem Leben deshalb nicht selber ein Ende setzen darf. Frau Baumann plant ihren Suizid und hat sich an den Verein Sterbehilfe Deutschland gewandt. Wir werden natürlich von den Mitgliedern, die bald sterben wollen, sehr belastet. Wir sind ein kleiner Verein und jedes einzelne Mitglied, das mit einem konkreten Sterbewunsch an uns herantritt, bedeutet für uns viel Arbeit. Internes Vereinsprotokoll einer Suizidbegleitung. Das Mitglied ist wach und wird mit klarem Blickkontakt begrüßend angetroffen. Auf die Frage, wollen Sie Ihr Leben beenden? Deutliche und entschiedene, nachdrückliche Antwort, ja. Auf die Frage, können Sie die Spritze mit den tödlichen Medikamenten mit Ihrer linken Hand selbst in den Bauchdeckenkatheter spritzen? Nachdrückliche Antwort, ja. Nach Vorbereitung der Medikamente und Aufziehen in die entsprechenden Spritzen wird der Ablauf erläutert und nochmals gefragt, wollen Sie vielleicht doch weiterleben? Unmissverständlich klare Antwort, nein. Mitglied bekommt die Spritzen einzeln in seine Hand gegeben und spritzt diese zielstrebig zügig in die Bauchdeckensonde. Das ist ja eine Medikamentenkombination, die wir benutzen, und nach dem letzten Medikament schläft man sehr prompt innerhalb von 5 Minuten plus minus ein und schläft. Leichter sterben mit Dr. Kusch. Vom politischen Rechtsaußen zum umstrittenen Sterbehelfer. Ein Feature von Rainer Link. Roger Kusch, Jahrgang 1954, Politiker, Jurist, Parteigründer, Dienstleister in Sachen Suizidassistenz. Roger Kusch ist Gründer und Vorsitzender des Vereins Sterbehilfe Deutschland, der einzigen Organisation in Deutschland, die Sterbewilligen dabei hilft, im eigenen Haushalt aus dem Leben zu scheiden. Unser Verein hilft seinen Mitgliedern dort, wo sonst kein Mensch hilft. Und das ist zwar belastend, weil die Schicksale immer schwierig sind, aber ist auch wiederum eine Motivation und bietet auch ein Gefühl der Erfüllung, eine Bitte erfüllen zu können, helfen zu können. Das ist zum Teil einfach trotz aller tragischen Begleitumstände was Schönes. Knapp 400 Menschen fanden bisher den Weg in Roger Kuschs Sterbehilfeverein. Gleich nach dem Eintritt eines Suizidwilligen folgt ein Hausbesuch, den der Vorsitzende häufig selbst vornimmt. Bei diesem Gespräch prüfen wir, ob uns am geistigen Zustand des Mitglieds irgendetwas auffällt, was uns stutzig machen könnte. Außerdem prüfen wir, ob sich aus den äußeren Umständen irgendwelche Schwierigkeiten ergeben könnten. Beispielsweise ist so ein Grenzfall das betreute Wohnen. In Altersheime gehen wir nicht, weil das uns zu riskant erscheint. Dann erfährt der potenziell Sterbewillige, dass nun, wenn er weiter an seinem Plan festhält, es noch eines zweiten Schritts bedarf, nämlich eines psychiatrischen Gutachtens, das in aller Regel von Privatdozent Dr. Spittler erstellt wird, der mit uns zusammenarbeitet. Dieses Gutachten fordern wir auch an bei Leuten, die erkennbar geistig klar sind. Dr. Med-Johann Friedrich Spittler, Neurologe und Psychiater aus Datteln in Nordrhein-Westfalen, ist 71 Jahre alt, arbeitete früher als Oberarzt in einer Klinik und heute, im Ruhestand, als Gutachter für den Verein Sterbehilfe Deutschland. Ich rechne für ein solches Untersuchungsgespräch etwa 2 Stunden. Das, was ich da an Material direkt in meinen Computer eingetippt habe, reicht aus, um daraus eine Beurteilung abzuleiten. Diese Menschen sind ja in dieser Situation sich der existenziellen Problematik dieses Gespräches bewusst. Das heißt, diese Gespräche haben einen unglaublich hohen Gehalt an Authentizität. Das heißt, in diesen 2 Stunden gewinnt man einen Eindruck, den ich für ausreichend halte. Einen Hausbesuch von Dr. Spittler erhielt kürzlich auch Thomas Wilhelm. Der Mitvierziger ist von der seltenen Krankheit ALS betroffen. Deren Verlauf ist immer tödlich. Die Lunge wird kraftlos und verschleimt. Thomas Wilhelm muss eine Sauerstoffmaske tragen. Der Körper ist weitgehend gelähmt, er wird künstlich ernährt und er weiß, er wird in absehbarer Zeit ersticken. Thomas Wilhelm hat vom Verein Sterbehilfe Deutschland das sogenannte grüne Licht erhalten. Das heißt, man hat seinen Wunsch zu sterben als seinen authentischen Willen akzeptiert. Jetzt kann er jederzeit durch einen einfachen Telefonanruf um den Besuch eines Vereinsvertreters bitten, der ihm den tödlichen Medikamentencocktail ans Bett bringt. Thomas Wilhelm und seine Mutter empfangen mich zum Gespräch. Eine geräumige Altbauwohnung in einer kleinen Stadt in Niedersachsen. Der Patient liegt in einem Pflegebett. Seine Worte sind unter der Sauerstoffmaske nur schwer zu verstehen. Darf man einem Todkranken ein Mikrofon hinhalten, ihn über seine geplante Selbsttötung befragen? Thomas Wilhelm hat keine Vorbehalte. Ich stelle meine eigenen Bedenken zurück. Er wolle bald aus dem Leben scheiden, habe den Zeitpunkt seines Sterbens aber noch nicht endgültig festgelegt, sagt er mir mit schwerem Atem. Noch keine konkrete. Ich möchte es aber dann innerhalb von wenigen Tagen entscheiden können, wenn es soweit ist. Da Thomas Wilhelm nicht mehr in der Lage ist, einen Becher zum Munde zu führen, kommt ein Injektionsapparat zum Einsatz. Durch eindeutige und mehrfache Bewegung der Augen wird Thomas Wilhelm seinen Willen zum Sterben belegen müssen. Seine Mutter wird in seiner letzten Stunde bei ihm sein. Ich muss ja damit einverstanden sein. Das ist sein Leben, das ist seine Krankheit, mit der er irgendwann nicht mehr leben möchte. In Meinungsumfragen scheint das Bild klar. Die Deutschen wünschen sich mehrheitlich, dass ihnen in ausweglosen Krankheitssituationen der Hausarzt hilft, das Leiden zu beenden. Die Meinungsumfragen in Deutschland spiegeln die Meinung der Menschen wider, die sehr weit weg vom Sterbeprozess sind. Michael Wunder ist Psychotherapeut und Mitglied im Deutschen Ethikrat. Wenn wir jung, gesund und kräftig sind oder in der Mitte des Lebens stehen, ne, und gefragt werden, wie willst du sterben, dann sagen wir natürlich schmerzlos, von jetzt auf gleich. Und unsere Vorstellungen sind natürlich so, als ob überhaupt der Sterbeprozess ein weiteres Gebiet ist, was wir durch Selbstbestimmung sozusagen durchregulieren könnten. Und all dies verändert sich aber, je älter wir werden und je näher tatsächlich dann das Ende rückt. Psychologen und Ärzte, die Krebskranke betreuen, berichten, dass unheilbar Erkrankte sich häufiger ans Leben klammern, als sich einen baldigen Tod zu wünschen. Patientenverfügungen, die ganz rigide den Verzicht auf sämtliche lebensverlängernde Maßnahmen ausschlossen, verlören angesichts des nahen Todes an Bindungswirkung, würden von den Betroffenen häufig selbst dementiert, berichtet Michael Wunder. Ich vertraue immer noch dem Palliativ- und Hospizgedanken, dass Angst vor Schmerzen, Angst vor Verlassenwerden, Angst nicht zu Hause sterben zu können, Angst unbetreut zu sein, dass wir an all diesen typischen Ängsten, die im Wesentlichen zur Bejahung von aktiver Sterbehilfe beigetragen haben, dass wir an all diesen Fronten sozusagen wirklich deutlich vorankommen, wenn wir Hospiz- und Palliativversorgung überall, so gut es geht, auch ambulant sterben zu Hause statt im Krankenhaus installieren. Aber am Ende dieses Weges, sage ich trotzdem, wird es ein paar Fälle geben, die sind auch so prekär und so schwierig, dafür nutzt dieses Konzept nichts. Auch die ganzen Entscheidungen, also lebensverlängernde Maßnahmen zu unterlassen, sind Entscheidungen, die auch heute schon in diesen prekären Fällen getroffen werden müssen. Ich hoffe, möglichst im Konsens immer mit den jeweiligen Gesprächspartnern, die am Bett direkt sind oder den Betroffenen aus der familiären Situation kennen. Aber ich glaube, dass wir da in vielen Einzelfällen sowieso sehr individuelle Entscheidungen treffen müssen. Und die kommen ohne eine Gesetzesregelung aus. Musik Im Jahre 2008 gründete Roger Kusch seinen ersten Verein Dr. Roger Kusch Sterbehilfe e.V. Per Internet oder Brief konnten Sterbewillige Kontakt zu ihm aufnehmen. Der Psychiater Johann Friedrich Spittler und der Vereinsvorsitzende reisten quer durch die Republik und begutachteten und berieten einige ältere Frauen, die sich mit einer konkreten Suizidabsicht an den Verein gewandt hatten. Da war zunächst Frau Felger, eine alleinstehende Dame, hell im Kopf, aber mit einigen alterstypischen körperlichen Gebrechen. Sie war eine der ersten, die mit Hilfe Roger Kuschs aus dem Leben scheiden wollte. Die vereinseigene Videokamera dokumentiert den Gesprächsverlauf. Allerdings, das Material ist geschnitten und gekürzt. Im Altersheim, nein, da war es genauso, hier warte ich auch auf den Tod. Aber da ist es ja noch schlimmer. Sie haben jetzt gerade das Pflegeheim beschrieben oder mehrere Pflegeheime, in denen schlimme Zustände sind. Aber es gibt ja auch sehr gute. Es gibt auch sehr gute. Wenn ich Ihnen jetzt sagen würde, ich leiste keine Sterbehilfe, aber ich habe ein sehr gutes Pflegeheim, wo ich den Heimleiter persönlich kenne. Nein, das käme nicht für mich in Frage. Die können mir ja auch nicht helfen. Ich sitze hier und warte auf mein Ende. Denn die Nächte sind ja auch nicht gut für mich. Das kann ich nicht mehr aushalten. Frau Felger weilt nicht mehr unter den Lebenden. Als sie den Becher mit dem tödlichen Medikamentenmix an die Lippen führte, verließ Roger Kusch aus rechtlichen Gründen den Raum. Er hätte sonst möglicherweise Nothilfe leisten müssen. Woher die tödlichen Medikamente stammen, blieb ebenfalls aus rechtlichen Gründen im Dunkeln. Natürlich sind diese Menschen oft sehr lebendig, sehr lebhaft, sehr entschieden im Gespräch, sehr ansprechend. Und wenn dann körperliche Gebrechlichkeiten da sind, dann ist diesen Menschen in höherem Alter völlig klar, ich laufe irgendwann auf eine Pflegeheimunterbringung zu. Und bei ihr war dieses, für mich sage ich, präventive Element, also das vorbeugende Element vor der weiteren Verschlechterung, ein sehr wesentlicher Punkt. Auch Frau Jassow aus Hamburg schied aus dem Leben, weil sie eine Verschlechterung ihres Allgemeinzustandes befürchtete. Sie hatte einen leichten Schlaganfall, von dem sie sich aber recht gut erholt hatte. Befragt nach einem großen Wunsch, den sie sich nochmal in ihrem Leben erfüllen wollte, scherzt sie im Beratungsgespräch, das Himalaya-Gebirge würde sie gerne noch einmal sehen, aber das wäre mittlerweile doch etwas zu anstrengend für sie. Aber auf der anderen Seite, sage ich Ihnen ganz ehrlich, habe ich auch mit dem Leben als solches innerlich abgeschlossen. Ich sage mir so, ich habe 85 Jahre gelebt, ich war zweimal verheiratet, ich bin zweimal verwitwet. Ich habe, was ich konnte, gemacht. Hoffentlich habe ich nicht so viel Böses getan. So, und dann denke ich, es kommt nichts mehr. Es kommt jetzt nichts mehr, weil ich körperlich nicht mehr fit bin. Ich bin eigentlich jetzt durch den Schlaganfall eigentlich ein kranker Mensch. Mir fällt jedes bisschen, was ich tue, sehr, sehr schwer. Frau Jassow starb kurz nach dieser Aufzeichnung an einem tödlichen Medikamententrunk, begleitet von einem Helfer des Sterbevereins. Von meinen persönlichen Freunden, die mir in Sachen Sterbehilfe wohlgesonnen sind, war das der Haupteinwand, warum ich denn um Gottes Willen damals, das war im Jahr 2008, als Präsentation von Sterbehilfe so jemand Fröhliches, Taffes wie diese Dame präsentiert habe. Wir sind nicht die barmherzigen Samariter, die aus Mitleid irgendwem lösende Cocktails hinstellen, sondern wir helfen dazu, dass Menschen ihr Selbstbestimmungsrecht bis zum letzten Atemzug ausüben. Die Karriere des promovierten Juristen Roger Kusch ist eng mit der CDU verbunden. Nach verschiedenen Tätigkeiten als Richter und Staatsanwalt errang Kusch eine leitende Position in Helmut Kohls Kanzleramt, später auch bei der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe. Politisch konzentrierte er sich auf den Komplex innere Sicherheit und galt in diesem Metier rasch als harter Hund. Seine große Stunde schlug, als ihn sein alter Studienfreund Ole von Beust nach Hamburg in sein Wahlkampfteam berief. Er versah Kusch mit einem Spezialauftrag, denn in Hamburg herrschte eine Art politischer Ausnahmezustand. Ein rechtspopulistischer Amtsrichter, Ronald Barnabas Schill, drängte in die Politik und man fürchtete, dass er das CDU-Wählerpotenzial absaugen würde. Amtsrichter Schill verurteilte Angeklagte, die wegen Bagatelldelikten vor seinem Richtertisch standen, zu horrenden Freiheitsstrafen. Gleichzeitig wetterte er gegen seine strafunwilligen Richterkollegen, sah die innere Ordnung der Stadt durch Horden gewalttätiger Jugendlicher bedroht. Mit viel Zustimmung durch die Bild-Zeitung trat er eine hysterische Kampagne los, die er zur Gründung einer eigenen Partei nutzte, der Schill-Partei. Die CDU mit ihrem Spitzenkandidaten Ole von Beust sah sich von ihrem Evergreen-Thema Gefährdung der inneren Sicherheit quasi enteignet. Deshalb holte man Roger Kusch an die Elbe. Er sollte auf der Klaviatur des Rechtspopulismus dem gegnerischen Kandidaten Schill Paroli bieten. In der Wortwahl, in der Art des Auftretens musste ich ein bisschen spielen, aber die politischen Aussagen, mit denen ich da die CDU im Wahlkampf unterstützt habe, die entsprachen meiner politischen Einstellung. Weil die Schill-Partei bei den Senatswahlen 2001 fast 20% erzielt hatte, entschloss sich die CDU zu einer Koalition mit den rechtspopulistischen Newcomern. Von Beust wurde Bürgermeister, Schill Innensenator und Roger Kusch Justizsenator. Der Hamburger Strafverteidiger Ernst Medeke ist langjähriges Mitglied der hamburgischen Justizdeputation, ein Gremium, das die Amtsgeschäfte des Senators begleiten und kontrollieren soll. Und habe ihn dann als eine ausgesprochen starke Persönlichkeit erlebt, der seine Behörde relativ schnell im Griff hatte, allerdings nach einiger Zeit auch so weit im Griff hatte, dass die Behörde keine Luft mehr bekam. Wegen seiner rigiden Personalpolitik erwarb Kusch sich schon bald den Spitznamen »Lächelnde Guillotine«. Langjährige Behördenmitarbeiter, die ein SPD-Parteibuch besaßen oder der SPD nahestanden, wurden versetzt. Regelmäßig kam es zu schweren Konflikten mit der Hamburger Richterschaft, der Staatsanwaltschaft und den Mitarbeitern der Justizvollzugsanstalten. Kusch ließ keinen Konflikt aus. Er hielt nichts von offenem Vollzug, er hielt nichts von Sozialtherapie, er hielt offensichtlich, das ist meine Schlussfolgerung, gar nicht mal viel von Resozialisierung. Das war für ihn nicht gewollt, sondern für ihn war die harte Hand angesagt. Ich habe die damalige These vertreten, dass lieber 100 Haftplätze leer stehen, als dass einer zu wenig da ist. Und die Vorstellung, dass Richter Leute zu Freiheitsstrafen verurteilen, die aber gar nicht mehr eingesperrt werden können, weil kein Platz da ist, war für mich der rechtsstaatliche Super-GAU. Eine der ersten Dienstreisen von Roger Kusch führte ihn in die USA, wo er in Arizona den härtesten Sheriff mit dem härtesten Knast besuchte und anerkennende Worte für diese Art Strafvollzug fand. Ein Knast, in dem die männlichen Häftlinge in rosa Unterwäsche zum Appell antreten mussten. Grünes Licht heißt, dass ab dann wir keine weiteren Hürden mehr aufbauen. Grünes Licht heißt, jemand hat die definitive, endgültige Zusage von uns, dass wir helfen. Wir verbessern die Lebensqualität am Ende durch das grüne Licht. Es geht gar nicht so sehr um den tödlichen Trunk ganz zum Schluss, sondern es geht um die Zeitspanne dazwischen. Sobald jemand das grüne Licht hat, kann er sich entspannt von dem Gedanken abwenden, wie es denn geht. Er braucht sich einfach keine Gedanken mehr zu machen, wie es dann funktioniert. Ilse Baumann hat grünes Licht. Sie will nicht erkannt werden und deshalb werden ihre Aussagen hier nachgesprochen. Ilse Baumann ist verwitwet, 72 Jahre alt und wohnt in einer schönen Eigentumswohnung in bester Wohnlage in einer kleinen Universitätsstadt. Frau Baumann will sterben. Demnächst, nicht heute, nicht morgen. Sie wirkt auf mich vital und geistig rege. Ich hatte eine kurze, ausgesprochen glückliche Ehe. Ich habe erst mit 60 geheiratet und mit 61, nach nicht mal 2 Jahren, war es vorbei. Ich ging aus dem Haus und als ich nach 2 Stunden wieder zurückkam, lag mein Mann tot in der Wohnung. Sie können sich nicht einmal verabschieden und sie sind überhaupt nicht vorbereitet. Das ist so grausam. Es war die große, späte Liebe, die sicherlich auch anders gelebt und empfunden wird als in jungen Jahren. Ich bin in diesem Moment innerlich wohl mitgestorben. Und da fiel ich in eine abgrundtiefe Depression. 7 Jahre war ich in einer Therapie mit Gesprächen und Medikamenten bei einer ausgebildeten Psychiaterin und Neurologin. Mit Medikamenten und all ihren schrecklichen Nebenwirkungen. Und irgendwann wollte ich dies nicht mehr, mochte ich nicht mehr. Ich konnte nicht mehr drüber reden und ich habe gesagt, ich höre auf. Die Depression ist nicht geheilt. Ich kann heute einfach nicht mehr dagegen an. Diese permanenten Kämpfe gegen die Depression, gegen die Freudlosigkeit, gegen die Sinnlosigkeit, gegen Ängste und gegen diese unendliche Müdigkeit und Kraftlosigkeit. Kraftlos und müde wirkt Frau Baumann bei unserem Gespräch keinesfalls. Die Wohnung ist sorgfältig aufgeräumt. In den Regalen steht eine bemerkenswert umfassende Bibliothek mit deutschsprachiger Belletristik. Auf dem Tisch liegt eine aktuelle Tageszeitung. Ich habe jeden Suizidversuch, über den ich hörte oder las, verfolgt und habe gefragt, wie ist der geglückt? Ich hatte aber nicht den Mut, Angst vor Schmerz, vor Misslingen, und ich hatte nicht diese Hilfe, die man dabei braucht. Ich habe immer gesucht und habe auch die Unterlagen von Dignitas Deutschland angefordert. Darin steht aber, psychische Erkrankungen schließen sie aus. Meine Hoffnung war dann, möglichst bald an Krebs zu erkranken. Dann erfuhr ich von der Sterbehilfe Deutschland und wurde Anfang 2010 Mitglied. Für den Verein Sterbehilfe Deutschland stellt eine psychische Erkrankung keinen Grund dar, einen Suizidinteressenten abzuweisen. Psychiater Spittler ist der Auffassung, auch Menschen, die unter Depressionen leiden, können einen freien Willen haben und ihrem Sterbewunsch wäre deshalb nachzukommen. Es gibt vereinzelte Menschen, bei denen man keine körperliche Krankheit hat und bei denen die psychischen Einschränkungen minimal sind, die trotzdem mit einem solchen Verlangen ankommen und das in einer außerordentlich klaren und überzeugenden Weise kommunizieren können. Ich persönlich würde meinen, wenn diese Absicht klar genug und überzeugend genug dargestellt wird, dann steht es uns nicht zu, diesem Menschen die Hilfe zu versagen. Aber ich gebe zu, das ist eine Grenzsituation. Da habe ich persönlich eine sehr hohe Bewertung für die Selbstbestimmung und sehe nicht ein, wem schadet ein solcher Mensch, wenn er sagt, ich will dieses weitere Leben nicht mehr. Wem schadet er? Und ich finde es unerträglich, mit welch einem Brustton der Überzeugung so etwas von vornherein rigoros abgelehnt wird. Im Falle der Frau Baumann befand der Psychiater, ihr Wille zu sterben sei klar und eindeutig formuliert. Seitdem ich dieses grüne Licht habe, das ich noch nicht heute oder morgen in Anspruch nehmen werde, weil ich noch alles so regeln will, dass die, die da dranhängen, möglichst wenig Arbeit haben, ist eine Beruhigung eingetreten. Ich regle möglichst alles vorher selber und trenne mich von vielem. Das grüne Licht hat mir innere Ruhe gegeben. Ich lasse mir jetzt im Moment wirklich Zeit und lerne mit diesem Gefühl zu leben, ich kann, wenn ich will. Der Entschluss ist ganz fest. Es ist ein bewusstes Abschiednehmen. Und ich bin mir auch bewusst, vieles erlebst du zum letzten Mal. Als ich Ende August Frau Baumann meinen letzten Besuch abstattete, bat sie mich, an ihrem Radio die Frequenz des Deutschlandfunks einzustellen. Die Sendung über Sterbehilfe könnte sie noch interessieren, verabschiedete sie mich. Besuch bei Frank Ulrich Montgomery, dem Präsidenten der Bundesärztekammer. Er ist ein entschiedener Gegner jeglicher Sterbehilfe und ein besorgter Beobachter der Aktivitäten Roger Kuschs. Das Dilemma von Herrn Kusch ist, dass er ja auch Menschen, die wir in keinem Fall einem ärztlich assistierten Suizid zugehörig denken, überhaupt nur annimmt, nämlich Menschen mit psychischen Erkrankungen, die gehören psychisch behandelt. Und ich kenne Fälle aus der ja regelmäßig von Herrn Kusch und seinem Verein veröffentlichten Symptomatologie von Fällen. Da kenne ich Fallbeschreibungen, da halte ich es für ärztlich kunstfehlerhaft, hier einen ärztlichen Suizid anzuregen, weil würden wir ja erfahren, dass sich ein psychisch Kranker vor den ICE werfen wollte, würden wir ihn ja daran hindern wollen, aber nicht ihn mit einer Spritze umbringen wollen. Auch auf Initiative von Frank Ulrich Montgomery wurde in die Musterberufsordnung der Ärzte 2011 ein unmissverständlicher Satz eingefügt. Ärzte dürfen keine Hilfe zur Selbsttötung leisten. Nicht alle Landesärztekammern haben diese Formulierung übernommen. In der für Johann Friedrich Spittler zuständigen Westfälisch-Lippischen Kammer hat man aus dem »Sie dürfen nicht« ein »Sie sollen nicht« gemacht. Weil es sich nur noch um eine Sollbestimmung handelt, führt deren Verletzung nicht dazu, dass der Sterbehelfer berufsrechtlich sanktioniert werden kann. Für ihn als Vertreter der Funktionäre der Ärzteschaft ist es logisch, Sterbehilfe vehement abzulehnen, weil die Ärzte mit dem jetzigen System wunderbar leben können. Kommt ein Patient, dem sie nicht helfen wollen, ist das Allereinfachste, sich auf Normen berufen zu können, zu sagen, es sei verboten, standesrechtlich verboten. Das ist die allereinfachste Argumentation. Muss kein Arzt sich dem Patienten gegenüber rechtfertigen. Hat der Arzt aber doch plötzlich die Neigung zu helfen, macht er die Tür zu und hilft. Und kein Handgreifer mehr. Und damit haben die Ärzte genau die Freiheit, die sie haben wollen. Insofern ist Herr Montgomery nachvollziehbarer Vertreter seiner Zunft. Ich kann verstehen, dass es vielen Menschen, die noch ihre Autarkie zu Hause bis zuletzt erhalten wollen, es als eine besondere Anmutung dann vorkommt, auch noch ins Pflegeheim gehen zu müssen, um die letzten Tage ihres Lebens dort zu leben. Das ist ein großer Bruch, aber dem begegnet man nicht, indem man die Leute vorsichtshalber vorher umbringt. Vergessen wir nicht, wenn ein Mensch ins Pflegeheim muss, müssen die Angehörigen zum Zweifelsfall, wenn sie vermögend sind, das aus eigenen Mitteln bezahlen. Hier entsteht ein sozialer Druck, dass Oma sich doch lieber aus dem Leben entfernen sollte, denn ins Pflegeheim zu gehen, der inzwischen in Holland dazu führt, dass es Menschen gibt, die einen »Ich will auf gar keinen Fall umgebracht werden« Ausweis in der Tasche tragen. Johann Friedrich Spittler, der langjährige Gutachter des Vereins, ist sich seiner Sache absolut sicher. Seine Gutachten hätten das erforderliche fachliche Niveau. Und die meisten seiner Kritiker hätten außer Schaum vor Mund nicht viel zu bieten. Ich bin am Anfang ängstlicher und unsicherer gewesen. Ich empfinde inzwischen in vielerlei Hinsicht eine gewisse Klarheit. Ich weiß ganz genau und viel besser als unsere Kritiker. Die haben keine Ahnung. Ich weiß, wo unsere Probleme liegen. Und ich weiß, wo die Schwierigkeiten liegen in der Beurteilung. Und ich weiß, wo die Grenzwertigkeiten liegen, wo man dann wirklich auch noch mal Tage dran herumgrübelt. Meinetwegen das Stichwort Depression. Haben depressive Menschen einen freien Willen? Und reicht dieser Wille aus, um die Entscheidung über Leben und Tod zu fällen? Spittler bejaht dies, fast uneingeschränkt. Und diese Haltung findet sich dann in seinen Gutachten, die in 95% aller Fälle grünes Licht für die Selbsttötungsabsicht geben. Der Psychotherapeut Michael Wunder hält die Position des Sterbehelfers in der Bewertung von Depressionen für abwegig und unverantwortlich. Die Depression ist eine Erkrankung, die das gesamte Denken ja beeinflusst, aber die Beeinflussung ist auch schon bei der leichten Depression die, dass das Denken davon geprägt ist, also von Negativprognosen über die eigene Entwicklung, von Misserfolgserwartungen, von Apathie, Lustlosigkeit, Antriebslosigkeit und von Ängsten. Also von daher glaube ich, dass also ein authentischer Wille, ich möchte jetzt dieses Leben nicht weiterführen, unter solchen Bedingungen, zumindest auch unter den Bedingungen einer nur leichten Depression mit Fragezeichen zu versehen. Und die Praxis gibt einem dann als Therapeuten auch meistens recht, weil wenn diese Episode vorbei ist, dann sind diese Patienten anders wieder strukturiert und haben auch Lebensmut und sind häufig auch dankbar dafür, dass ihr Leben wieder eine Perspektive hat oder wieder einfach besser ist und können sich gar nicht vorstellen, dass sie suizidale Gedanken hatten. Die Liste der Vorwürfe gegen Spittler ist lang. Es gebe keinen Zweitgutachter. Spittler begnüge sich mit einem einzigen kurzen Hausbesuch. Auf eigene medizinische Untersuchungen der Sterbewilligen verzichte er. Die Krankengeschichte würde er bloß aus Arztberichten rekonstruieren. Ansonsten verließe sich der Gutachter auf die Schilderungen der Betroffenen. Die Kritiker halten seine Gutachten über psychisch Kranke für besonders skandalös, weil er den Sterbewunsch nicht ausreichend hinterfrage, sondern einfach nur als Ausdruck innerer Selbstbestimmung wahrnehme. In diesem Falle ist es so, dass Herr Spittler höchstpersönlich alleine und wie er selber ja verkündet hat, weit über 100 solcher Gutachten gestellt hat, also in keiner Weise ein unabhängiger Gutachter ist, sondern eben ein bestellter Gutachter des Angebotsträgers. Das verbietet sich von sich aus. Also wenn, dann muss ein Gutachter tatsächlich unabhängig sein und vor allen Dingen nicht mit dem, der die Konsequenzen dann ausführt, auch noch irgendwie in ständigem Kontakt sein. Also das ist alles so unsolide, dass ich mich wirklich wundere, dass man hier überhaupt von Gutachten sprechen darf. Ich kann dagegen nur setzen, mir ist in ganz Europa, und die übrige Welt übersehe ich nicht so, mir ist in ganz Europa kein einziger Psychiater bekannt, der zu diesen Fragen mit einer solchen Expertise Stellung nehmen könnte, wie ich. Es ist so, das ist kein Größenwahnsinn, sondern es ist faktisch so. Ein halbes Jahrzehnt füllte Roger Kusch das Amt des Hamburger Justizsenators aus. Beim politischen Gegner, aber vor allem bei seinen eigenen Parteifreunden galt er zunehmend als besserwisserisch, anmaßend und arrogant. Er polarisierte in alle Richtungen. Als er dann auch noch, unabgesprochen, das Thema Legalisierung der Sterbehilfe in die Öffentlichkeit trug, brachte er bei seinen christdemokratischen Parteifreunden das Fass zum Überlaufen. Aus der Sicht des durchschnittlichen CDU-Funktionärs in Hamburg war ich Abtrünniger oder Hochverräter oder wie man das so nennen will. Ich verdankte mein Regierungsamt als Justizsenator der CDU. Wer 20 Jahre lang Ortsvorsitzender eines Ortsvereins in Hamburg war und es nie geschafft hat, Bürgerschaftsabgeordneter zu werden, obwohl es immer gern geworden wäre, der hat natürlich einen etwas unschönen Blick auf jemanden, der da hereingeschneit kommt, sich hier nicht CDU-Spuren verdient hat und dann plötzlich Senator ist und dann in dieser Position sich nicht als streng handelnder Parteisoldat präsentiert. Als man beim Justizsenator auch noch brisante Protokolle eines parlamentarischen Untersuchungsausschusses fand, die er nicht hätte besitzen dürfen, endete die politische Karriere des Roger Kusch mit einem Knall. 2006 entließ Ole von Beuys den Dauerprovokateur. Die Gründe, die er nannte für den Rausschmiss, die waren absurd. Das war gar nicht der Rede wert. Es war ein an den Haaren herbeigezogener Anlass, um die CDU zu befriedigen. Nur 5 Stunden nach seinem Rauswurf trat Kusch aus der CDU aus und suchte am rechten Rand nach Mitstreitern für eine eigene Partei, die er Heimat Hamburg nannte. Das Programm war ein wilder Mix aus Rechtspopulismus und Rechtsradikalismus. So forderte Heimat Hamburg die Abschaffung des generellen Leinenzwangs für Hunde und Brechmitteleinsätze gegen Drogendealer. Mit Parolen wie »Das Boot ist voll« und »Kriminelle Ausländer raus« stellte sich die junge Partei in eine Linie mit dem rechtsradikalen Milieu. Die Mehrzahl der Parteimitglieder kam wegen innerer Sicherheit dazu. Das waren so alte Schill-Anhänger, die dann etwas heimatlos geworden waren und tolerierten Sterbehilfe als mein persönliches Steckenpferd. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass wir viele Parteimitglieder hatten, die wegen Sterbehilfe in die Partei gekommen wären. Denn die Partei hatte 2 Themen, nämlich Sterbehilfe und innere Sicherheit. Und schon diese thematische Struktur war ein Fehler. Denn Sterbehilfe wird tendenziell als linkes Thema wahrgenommen und innere Sicherheit als rechtes. Seinen Groll auf den Bürgermeister packte Kusch in den Satz: Ole von Beuys überlässt die rechtschaffenen Hamburgerinnen und Hamburger dem ausländischen Mob. Auf einem Programmparteitag kämpfte Kusch leidenschaftlich für den Satz: Bettler und Penner haben auf Hamburgs Straßen nichts verloren. Und natürlich war auch die Liberalisierung der Sterbehilfe auf der Agenda der Partei Heimat Hamburg. Heute ist Kusch auf seine damaligen Aktivitäten eher schlecht zu sprechen. Ich fand keinen persönlichen und keinen politischen Absprung von dieser Tendenz. Und wenn ich alles von außen betrachte, wie die Partei sich präsentiert hat bis zum Schluss, sind mir ein paar Sachen heute peinlich. Ich habe damals kein schlechtes Gewissen gehabt, denn hinter jedem Spruch steckte irgendeine Botschaft, die ich für richtig hielt. Und die Töne wurden immer mehr schillprovokativ. Und so war es die falsche Partei, ich war der falsche Vorsitzende. Und die Hamburger Wähler haben sich als verblüffend klug herausgestellt, dieser Partei mit 0,5% zu zeigen, wo es lang geht. 30 Jahre CDU, anschließend 2 Jahre Vorsitzender von Heimat Hamburg. Insbesondere nach der letzten Erfahrung hat sich Roger Kusch der parteipolitischen Abstinenz verschrieben. Aber als Vorsitzender des Vereins Sterbehilfe Deutschland kann er weiterhin als öffentliche Person wirken, gemeinsam mit Sterbehilfeaktivisten, die früher als führende Kader der Schill-Partei agitierten. Wir haben immerhin das Problem gehabt, dass in der alten DDR eine Frau, ein Mitglied, deren Adresse bei uns gefunden worden war, Besuch von der Polizei gekriegt hat, 2x2 Stunden Hochnot peinlich befragt worden ist und anschließend genötigt wurde. Das muss man sich mal klar machen in Deutschland. Genötigt wurde, die Austrittserklärung aus dem Verein auf der Polizeiwache vorzulegen. Eine Suizidabsicht ist aus Sicht der Polizei als Störung der öffentlichen Sicherheit anzusehen und zu unterbinden. Die Aktivisten des Sterbehilfevereins müssen ihre Klienten vor Nachforschungen von Behörden durch strikte Diskretion schützen und selbst im Verborgenen arbeiten. Insbesondere die Frage, wer die Rezepte für den Todescocktail ausstellt, unterliegt der Konspiration. Der Psychiater Dr. Spittler war bereits Zielperson von Razzien in seinem Privathaus und auch bei Roger Kusch klingelten Fahnder an der Wohnungstür. Kontakt mit der Polizei ist auch in einem Rechtsstaat wie Deutschland kein reines Vergnügen. Und man sitzt da in seinem Wohnzimmer und plötzlich stehen da 8 Polizisten vor der Tür. Und dann muss man zuschauen, wie die Wohnung durchwühlen. Staatsanwälte und Polizeidienststellen beschäftigen sich seit vielen Jahren mit dem Sterbehilfeverein. Zu einer Anklageerhebung gegen einzelne Mitglieder ist es bisher nicht gekommen. In Bundestagsausschüssen, im Bundeskanzleramt und in 2 Ministerien wird seit Jahren darüber beraten, wie man Roger Kusch das Handwerk legen kann. Ein Ansatz könnte sein, die Gewerbsmäßigkeit der Sterbehilfe unter Strafe zu stellen. Denn Roger Kusch verlangte in den ersten Jahren seiner Tätigkeit als Sterbehelfer noch ganz selbstverständlich bis zu 8.000 Euro für diese spezielle Dienstleistung, was bei vielen Beobachtern blankes Entsetzen auslöste. Kusch in einem Interview aus dem Jahr 2009. In Deutschland fließt bei Dienstleistungen immer Geld. Sagen Sie mir eine Dienstleistung, eine nennenswerte, ernsthafte Dienstleistung, die es kostenlos gibt. Und der Unterschied ist nur der, dass ich den Betrag nenne und damit eine Transparenz schaffe, die andere Leute nicht schaffen. Ich kenne keinen Arzt, der in seiner Internetseite die Tarife nennt für seine Behandlung. Und das ist der Unterschied, dass ich jedem, der sich an mich wendet, der sich für mein Angebot interessiert, schon im Internet mitteile, was es kostet. Ein gesetzliches Verbot der gewerbsmäßigen Sterbehilfe, wie 2013 geplant, würde Roger Kuschs Verein unmittelbar treffen. Deshalb musste er handeln. Und unser Verein hat doppelt darauf reagiert, auf dieses Verfahren. Das eine ist die Gründung eines zweiten Vereins in Zürich. Und was vielleicht mindestens so wichtig war, war eine Mitgliederversammlung, die wir im September letzten Jahres hatten, wo wir die Satzung geändert haben. Und zwar so, dass auch der Dümmste feststellen muss, dass wir nicht kommerzielle Sterbehilfe leisten. Seit September steht in unserer Satzung, dass wir denen, denen wir Sterbehilfe leisten, alles Geld zurückzahlen. Ein ganz ungewöhnlicher Passus, denn normalerweise zahlt man für Dienstleistungen und bei uns ist es genau umgekehrt. Die, die keine Hilfe bekommen, zahlen Beiträge und die, die Hilfe bekommen, kriegen das Geld zurück. Das ist so wie beim ADAC, dass die Mitglieder, deren Auto nicht liegen bleibt, die ADAC-Mitglieder mitfinanzieren, die mit einem alten Auto ständig liegen bleiben und häufig die Hilfe der gelben Engel in Anspruch nehmen. Sterbehilfe mit Geld-Zurück-Garantie. Ein kurioses, aus der Not geborenes Geschäftsmodell, das die Rechtspolitiker des Bundestages vorerst ins Leere laufen lässt. Ich bin derzeit mit Herrn Kusch definitiv nicht einverstanden. Also die jetzige Regelung halte ich für absolut unsinnig. Es ist so, dass dieser Verein eine Leistung erbringt, die nur unter Schwierigkeiten zu erbringen ist. Wir haben zwei staatsanwaltliche Ermittlungsverfahren am Hals gehabt. Ich habe hier zwei Wohnungsdurchsuchungen gehabt. Das soll nicht bedeuten Schmerzensgeld, aber ich finde, das Anliegen der Menschen ist berechtigt und die Schwierigkeiten, die wir gemacht kriegen, die natürlich auch Kosten und Aufwand bedeuten, die müssen in irgendeiner Form anerkannt werden. Der Psychiater Spittler hat lange Jahre als Oberarzt in einer Klinik gearbeitet. Als Ruheständler dürfte er daher bestens abgesichert sein. Aber auf die Honorare für seine Sterbehilfegutachten, etwa 1.500 Euro pro Schriftsatz, will er nicht verzichten. Das wäre ein absurdes Verlangen, findet er. Es fährt irgendjemand vom Verein mit Videokamera oder Tonbandgerät durch die Gegend und nimmt Gespräche auf. Der hat Fahrtkosten, der muss unter Umständen übernachten. Ich mache ein solches Gutachten. Ich rechne das Gutachten nach Gebührenordnung für Ärzte ab, wie sich das für ein derartiges Gutachten völlig normal gehört. Und ich sehe nicht ein, dass ich für eine Arbeit, wo ich entweder viele Stunden oder aber auch zwei Tage durch die Gegend fahre, dass ich dafür keine Bezahlung kriege. Das ist in meinen Augen völlig abartig, da ein solches Gezeter anzustellen. Ökonomisch stehen dem Verein schwierige Zeiten bevor. Über juristische Verfolgung müssen sich die Sterbehelfer wohl nur wenig Sorgen machen. Abgeordnete, Regierung, Justizministerium und Bundesärztekammer streiten heftig über das weitere Vorgehen. Man kann also davon ausgehen, dass das Modell Leichter Sterben mit Dr. Kusch kein Auslaufmodell ist. Denn Menschen, denen ihr Leben in Krisensituationen nichts mehr wert zu sein scheint, erzeugen eine beständige Nachfrage. Der Verein Sterbehilfe Deutschland liefert das entsprechende Angebot. Wieso will so jemand sterben? Gehört zu den schwierigen Fragen von Sterbehelfern. Es bleibt immer ein letztes Geheimnis. Wenn jemand sagt, ich will morgen sterben, der seit Jahren an irgendeiner Krankheit leidet, habe ich früher dann so Leute noch ins Gespräch verwickelt, ja, warum denn morgen und nicht in 3 Tagen? Und das mache ich heute nicht mehr, weil es auf diese Frage keine Antwort gibt. Niemand kann begründen, warum er morgen sterben will. Der Sterbewunsch ist das höchstpersönlichste, was ein Mensch hat. Leichter Sterben mit Dr. Kusch. Vom politischen Rechtsaußen zum umstrittenen Sterbehelfer. Ein Feature von Rainer Link. Sie hörten eine Produktion des Deutschlandfunks 2013. Die Namen der Mitglieder des Vereins Sterbehilfe Deutschland, deren Sterbeabsicht bei Redaktionsschluss noch nicht realisiert war, wurden auf deren Wunsch geändert. Es sprachen Manuela Alfons, Jochen Kolender und Philipp Scheppmann. Ton und Technik Gunther Rose und Angelika Bruchhaus. Regie Anna Panknin. Redaktion Hermann Theissen.